Mi nombre es Hitler Apasakutili. Ich heiße Hitler Apasakutili, bin 24 Jahre alt und stamme aus Chulumani in der Provinz Südjungas. Ich studiere Medizin an der Universität von La Paz. Ein Indianer namens Hitler. Bolivien und das Dritte Reich. Eine Spurensuche von Claudia Heisenberg. Bolivien war ja sehr deutschfreundlich, nicht? Bolivien hat Deutschland den Krieg so eine Minute vor zwölf erklärt, auf Druck der Amerikaner. Also ansonsten, Bolivien hat immer auf der Seite der Deutschen gestanden. Die Deutschen waren hier sehr angesehen, weil sie fleißig, pünktlich, ehrlich, arbeitsam und korrekt war. Liselotte Bauer de Barragán, Ärztin, geboren 1938 in La Paz. 39, 40, 41 lebten hier ungefähr bis 20.000 jüdische Menschen. Die Stadt war voll, hat ja keinen Visum gegeben. Weder vor dem Krieg noch nach dem Krieg. Also entweder mussten sie nach Shanghai fahren, was die wenigsten wollten, oder sie mussten nach Bolivien fahren. Günter Friedheim, Hemdenfabrikant, geboren 1928 in Berlin. Auf dem Schiff war ein Emigrant, ein älterer Herr, den habe ich gehört, wie er gesagt hat, mir spielt das keine Rolle, wenn ich Steine klopfen muss. Aber ich bin glücklich, dass ich den Nazis entflohen bin. Wir wussten gar nicht, wo das Land überhaupt liegt, in der Mitte von Südamerika. Wolfgang Adam, Juwelier, geboren 1929 in Breslau. Es gab einen Haufen Restaurants und Cafés und Gaststätten, wo man überhaupt nur Deutsch gehört hat. Es war ein Land innerhalb des Landes. Das ist eine Erscheinung, die man sich heute kaum vorstellen kann. Es ist lange zurück und man zweifelt oft selber daran, dass das so gewesen ist, aber es war so. Gerd Philipsborn, Rentner, geboren 1923 in Berlin. In der Paz, wie es erst einmal war, bin ich zum deutschen Club gegangen, um es ansehen, ja. Und da war ein großer Schild da, Hunden und Juden ist der Eintritt verboten. Und da ich ein guter Hund bin, habe ich nicht reingetreten. Werner Gutentag, Verleger. Geboren 1920 in Breslau. Das von den Hunden glaube ich nicht, aber das von Junior. Die konnten nicht rein, die konnten auch nicht in die deutsche Schule rein. Hans Elsner, Unternehmer. Geboren 1935 in La Paz. Sehr viele Nazis haben ja Deutschland verlassen, 45, rechtzeitig, wenn sie es geschafft haben, und sind nach Südamerika unter anderem. Ja, und deshalb kommen immer Reporter und sagen, wie steht's mit den Nazis, wie viele Nazis habt ihr hier, seid ihr immer noch Nazis, wie denkt ihr so? Und die Leute sind wirklich nach Südamerika geflüchtet, hier und dort findet man immer noch einen. Und diesen Stempel hat man. Klaus Bauer, Präsident der Deutschen Schule und des Deutschen Clubs, geboren 1940 in La Paz. Gott schütze uns vor Sturm und Wind und Deutschen, die im Ausland sind. Manchmal wird man von der deutschen Geschichte eingeholt an Orten, wo man es nicht erwartet. Zum Beispiel in Chulumani, einem kleinen Städtchen in den bolivianischen Jungas, 4 bis 5 Busstunden von La Paz entfernt. Früher einmal war das Urwalddorf ein beliebtes Ausflugsziel für die Städter. Doch heute verirren sich nur noch wenige zahlende Gäste dorthin. Die örtliche Radiostation Radio Sender übermittelt Grüße an die Verwandtschaft. Auch Feste und Zusammenkünfte kann man ankündigen lassen und nach Personen oder verlorenen Sachen fahnden. 5 Aufrufe, die alle halbe Stunde verlesen werden, kosten 10 Bolivianos. Für umgerechnet 3,50 Mark starte ich die Suche nach einem indianischen Brüderpaar mit Namen Hitler und Eichmann Mamani. En la plaza principal de Chulumani a horas 9 de la noche. noche, porque le estará esperando Claudia Hirschenberg, periodista de Alemania. Der Aufruf wird die entlegensten Hütten erreichen, versichert der Chef des kleinen Radiosenders. Gehört hat er von dem Brüderpaar noch nie. Falls Hitler und Eichmann Mamani tatsächlich in Chulomani leben, müssten sie etwa 50 Jahre alt sein. Auf ihre Spur hatte mich Werner Gutentag gebracht, der in einer Zeitschrift von den Brüdern gelesen hatte. Da wird beschrieben, dass nach dem Krieg, ja, eine Gruppe von Deutschen, die man gesucht hat weltweit, im Jungas, in einem kleinen Ort, sich da niedergelassen haben, gebaut haben. Saubere deutsche Leute mit Geld. Eines Tages wurden diese Leute scheinbar, weiß nicht wer von denen, ob der Altmann auch dabei war, weiß man alles nicht heute, also eingeladen zu einer Taufe. Und da wurden die beiden Kinder getauft. Hitler Mamani und Eichmann Mamani. Werner Gutentag ist überzeugt, dass an der Geschichte etwas dran ist. Vorstellbar wäre es. Schließlich sind eine Menge Nazis nach dem Krieg nach Südamerika geflohen. Adolf Eichmann, verantwortlich für die Transporte von Juden in die Massenvernichtungslager, tauchte in Argentinien unter. Der KZ-Arzt Josef Mengele flüchtete erst nach Paraguay, später nach Brasilien. Werner Gutentag ging aus anderen Gründen ins Exil. Er ist Jude, geboren 1920 in Breslau. 1937 kam sein Vater ins KZ. Er selbst floh zu Verwandten nach Holland. 1939 bin ich dann hierher gekommen. Meine Mutter hat meinen Vater rausgeholt aus dem KZ. Wie, weiß ich nicht. Sie hat es geschafft. Und ist vor mir, also um 38, schon nach Bolivien gekommen. Hat mich dann ein Visum für mich bekommen. Ich habe noch gerade mit einem der letzten Schiffe rausgegangen. Während mein Onkel, der in Holland war, der auch dahin geflüchtet ist, der ist umgekommen. Ne? Und mit dem Schiff sind wir gefahren, den Migranten, bis Cadiz in Spanien. Und hat dann den italienischen Dampfer uns dann nach Südamerika genommen. Wir durften ja nicht an Land gehen, wir sind noch vom Schiff zu Schiff. Also wir durften überhaupt nirgends an Land gehen, außer in Panama und dann in Buenaventura. Da will ja keiner an Land gehen. Also. Das Schiff legt schließlich in der chilenischen Hafenstadt Arica an. Von dort aus bringt ein Zug die Emigranten nach La Paz. Werner Gutentag arbeitet als Goldwäscher und in den Zinnminen, bevor er sich 1945 als Buchhändler selbstständig macht. Heute ist Los Amigos del Libro der zweitgrößte Verlag Boliviens mit einer Kette von Buchhandlungen. Der 80-jährige Verleger verspricht, den Artikel über Hitler und Eichmann Mamani zu suchen, und am nächsten Tag halte ich ihn in den Händen. Chulomani. Das Paradies, das die Nazis an den Hängen der Anden fanden, lautet der Titel. Geschrieben von dem schottischen Journalisten Jamie Grant für eine 1999 erschienene Sonderausgabe der bolivianischen Zeitschrift Informe über den Nationalsozialismus in Bolivien. Alle sitzen an einem riesigen Esstisch in einem vornehmen Speisezimmer. Die Dienstboten servieren bayerische Gerichte, während die Gäste auf den Führer anstoßen, dessen Porträt über dem Kamin hängt. Zwischen den Gängen singen sie lauthals deutsche Märsche mit, die aus dem alten Grammophon in einer Ecke des Raumes ertönen. Sie reden über ihr neues Leben im Exil und ihren gemeinsamen Traum, die nationalsozialistische Revolution, die in Europa bereits gescheitert ist, nach Südamerika zu tragen. Es ist das Jahr 1948. Für den Rest der Welt ist der Krieg vorbei. Für diese Flüchtlinge der Nürnberger Prozesse aber geht der Krieg weiter. Die Szene in dem Speisezimmer soll sich im Hotel Amburgo in Chulomani abgespielt haben. Angeblich hat die Besitzerin, Maria Schröder, nach Bolivien geschleuste Nazis in den Urwäldern der Jungas versteckt. Mit Mauleseln soll sie ihnen Lebensmittel geschickt und sie per Funk gewarnt haben, wenn irgendjemand Verdächtiges im Dorf auftauchte. Das Hotel Amburgo wurde von ihnen als Treffpunkt genutzt und als Zwischenstopp auf der Reise in entlegenere Gebiete des Dschungels wie Colaya. Der Weiler liegt einen ganzen Tagesmarsch von Chulomani entfernt. Bis zu 20 Familien lebten dort in einem zweistöckigen Steinhaus. Sie waren praktisch Selbstversorger, hatten einen Ofen, um Brot zu backen, und einen Generator für Strom. So schufen sich die Nazis ihr eigenes Paradies, wo sie sich in Frieden zurückziehen konnten, fern der Verfolgung durch die Justiz drüben in Europa. Der bittere Nachgeschmack der Geschichte In Chulomani leben zwei Brüder, die Leute aus der Nazikolonie als Taufpaten hatten. Ihre Namen sind Hitler und Eichmann Mamani. Wie die Deutschen nach Chulomani gelangten und wer sie waren, darüber gibt der Autor keine Auskunft. Nur, dass sie irgendwann in den 50er Jahren wieder verschwanden. Genauso plötzlich, wie sie erschienen waren. Eine reichlich obskure Geschichte. In La Paz mache ich mich auf die Suche nach Zeitzeugen. Es wird eine Reise in die Vergangenheit. Sie beginnt in der deutschen Kolonie, die sich Ende des 19. Jahrhunderts in Bolivien niedergelassen hatte. Meine Großmutter war ja eine Elsner. Und von den 10 Elsner sind ja 5 hier nach Lateinamerika gekommen, die 5 Jüngeren. Einer ist in Iquitos gestorben, gleich als Anker. Tifus, wer weiß, was da passiert ist. Und die anderen 4, also Onkel Heidi, Onkel August, Onkel Bernhard und Onkel Hannes, 2 haben rein deutsche Frauen mitgebracht. Die waren also ganz deutsch. Auch so mit Dutt und allem. Und die anderen, ja, die kamen hier, also das waren die noch Jüngeren, die haben dann hier heiraten müssen, weil es also keine deutschen Frauen gab. Und die haben sich hier natürlich vermehrt, also irrsinnig. 64 Cousins und Cousinen zählt Lieselotte Bauer de Barragán allein in ihrer Generation. Der gesamte Elsner-Clan umfasst über 200 Personen. Und die meisten sind auch irgendwie verwandt oder verschwägert mit den anderen deutschen Großfamilien in Bolivien, wie den Bauers, Killmanns oder den Gassers. Es ist der Kautschukboom, der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die ersten deutschen Einwanderer nach Bolivien lockt. Wenig später graben deutsche Bergbauingenieure in den Minen von Potosí und Oruro nach Edelmetallen und norddeutsche Kaufleute errichten in den Städten ihre Handelshäuser. Bereits um die Jahrhundertwende haben sie den Handel fest im Griff. 1904 wird in La Paz die kaiserlich-deutsche Gesandtschaft eröffnet. 4 Jahre später der deutsch-bolivianische Handels- und Freundschaftsvertrag abgeschlossen. Eine zweite Welle deutscher Auswanderer schwappt nach dem Ersten Weltkrieg über den großen Teich. Unter ihnen auch der Vater von Hans Elsner, ein weiteres Mitglied der verzweigten Familie. Die Sache war, die Leute mussten aus Europa auswandern. Es gab nicht genug zu essen. Nach dem Ersten Weltkrieg, da gab es überall eine Krise. Und die Franzosen sind in ihre Kolonien gegangen, die Engländer sind in ihre Kolonien gegangen. Und die Deutschen und Araber, die hatten nirgends, wo sie hingehen konnten. Und die sind eben nach Lateinamerika gekommen. Und deshalb haben sie das von Panama bis Punta Arenas, der ganze Außenhandel in Händen von Deutschen war. Das waren so Geschäftshäuser, Sie können sich nicht vorstellen, was die alles gebracht haben. Das habe ich ja noch erlebt, denn das war ja bis zum Krieg und kurz nach dem Krieg auch noch. Und die haben alles Mögliche gemacht. Schnürsenkel, Stecknadeln, Mausefallen, was Sie sich vorstellen können. Alles per Schiff. Mein Vater hat auch sehr viel Aguayos importiert, diese Umschlagtücher von den Cholitas, diese bunten. Die wurden im Wuppertal gewebt. Heute kommen die bunt bestickten Schultertücher der Indianer- und Mestizenfrauen aus China. Damals aber, in den 20er und 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, blüht noch der Handel zwischen Deutschland und Bolivien. Die Schiffe fahren hin und her und die Kolonie macht es sich in La Paz gemütlich. Man bleibt unter sich, gründet einen deutschen Verein, baut eine deutsche Schule, ein deutsches Krankenhaus, eine evangelische Kirche und einen Friedhof natürlich auch. Jedes Wochenende geht's in den deutschen Club. Es wurde erstens gekegelt. Es gab eine wunderbare Kegelbahn im deutschen Club. Diese Kegelbahn war sehr beliebt. Sie hatte kein Fernsehen und so. Also der Club war wirklich Mittelpunkt, Treffpunkt der Kolonie. Es wurde viel gekegelt. Es wurde sehr viel Skat und Bridge gespielt und es wurde sehr viel gesoffen. Aber mit Sicherheit. Die Brauerei zum Beispiel war ja auch deutsche. Ne? Und es gibt noch mehrere Brauereien in ganz Bolivien. Alle Brauereien sind von Deutschen gegründet worden. Aber da war eben auch der Schnaps und den holte man sich. Man holte ja auch Klaviere aus Deutschland. Man weiß jetzt gar nicht, wie das funktionierte. Wenn man heute noch in die Dörfer geht, in jedem Dorf gibt es noch einen Deutschen. Und in jedem Dorf gibt es noch alte, wunderbare, schöne Klaviere von Jahrhundertwende oder Anfang dieses Jahrhunderts. Klaus Bauer, ebenfalls verwandt mit dem Elsner-Clan, ist heute Präsident des Deutschen Clubs, der von seinem Großvater mütterlicherseits gegründet wurde. Wilhelm Kühlmann war auch maßgeblich am Bau der deutschen Schule beteiligt und Mitbegründer der Fluggesellschaft Lloyd Aero Boliviano. In den 20er Jahren bringt die deutsche Militärmission unter Hans Kundt und Ernst Röhm die bolivianische Armee auf Vordermann. Es kamen die deutschen Helme, also diese klassischen deutschen Helme. Unzerstörbar natürlich, also absolut deutsche Qualität. Die letzten, die sind jetzt bei der Feuerwehr. Inzwischen sind sie rot angestrichen. Aber es gibt sie noch nicht. Und die stammen noch von 1932. Wir Deutschen stehen marschbereit, geschlossen Hand in Hand. Ganz einerlei, wohin es geht. Ein Jahr später, kurz nach Hitlers Machtergreifung in Deutschland, wird auch in La Paz eine Auslandsorganisation der NSDAP ins Leben gerufen. Sie soll in der deutschen Kolonie Parteigenossen werben und die Ideen des Nationalsozialismus verbreiten. Weil schon die Fugger und die Welser Besitzungen in Lateinamerika hatten, meldet Hitler einen Anspruch auf den Kontinent an. Die Eroberung soll aber nicht mit Waffengewalt geschehen, sondern mit Hilfe der Auslandsdeutschen, der sogenannten fünften Kolonne. Ich war ja damals noch klein, ich weiß es nur von Erzählungen her. Aber es kam ein deutscher Gesandter, der kam und hat dann sehr viele Mitglieder der deutschen Kolonie in die Nationalsozialistische Arbeiterpartei eingetragen. Das war in den 30er Jahren. Und hier, wir natürlich weit entfernt von allem, ist das den meisten wahrscheinlich nicht ganz klar gewesen, was es bedeutet. Deutschland sollte wieder hochkommen, ja natürlich. Dass es engagierte Nazis in Bolivien gab, davon bin ich überzeugt. Sie dürfen mich nicht fragen, wer es war, weil ich es einfach nicht weiß. Unsere Eltern haben nie darüber gesprochen mit uns. Als Kolonie haben wir es nie verarbeitet. Wir haben dieses Thema eigentlich nie angepackt. 170 Mitglieder zählt die NSDAP in La Paz 1938 unter den gut 1000 Deutschen. Die Parteiorganisation ist zwar offiziell nicht zugelassen, wird aber stillschweigend geduldet. Auch bei den großen Paraden zum Unabhängigkeitstag am 6. August dürfen die deutsch-bolivianischen Nationalsozialisten mitmarschieren. An der deutschen Schule wird die Hakenkreuzfahne gehisst. In der alten Heimat mehren sich indessen die Anzeichen für den bevorstehenden Krieg. Für Juden wird die Situation in Deutschland immer schwieriger. Nach und nach werden sie vollkommen aus dem öffentlichen Leben ausgeschlossen. Günter Friedheim ist 10 Jahre alt, als in Berlin die Schaufenster bersten und die Synagogen brennen. Ich kann mich erinnern, wir haben gewohnt, Meineckestraße 5, und auf der anderen Seite, vom Kurfürstendamm ungefähr auf derselben Höhe, ist eine Straße, die heißt Fasanenstraße. Und da war eine große Synagoge. Und an der Synagoge dann war eine Schule. Und diese Schule habe ich besucht. Am 9. November frühmorgens hat mich meine Mutter mitgenommen. Die Klassenlehrerin, die stand schon am Kurfürstendamm und hat keinen reingelassen. Aber 3 Häuser mehr links war ein Reisebüro, das hieß Palestine-Lloyd. Und da habe ich gesehen, wie die ganzen Schreibmaschinen und die ganzen Utensilien von diesem Reisebüro auf der Straße lagen. Und mein Vater war der Ansicht, dass am 20. April 1939, Geburtstag von Hitler, Hitler den Krieg erklären würde. Und da sind wir am 19. April nach Holland gefahren, wo mein Onkel und meine Großmutter lebten, um uns von ihnen zu verabschieden. Und dann sind wir nach England gefahren, haben meinen Bruder besucht. Mein Bruder hatte auch ein Visum. So sind wir am 11. Mai von Liverpool aus mit dem Schiff nach Arica gefahren. Man musste auswandern, mein Vater war im KZ. Meine Mutter ist zur Gestapo gegangen und hat gesagt, also wir wollen auswandern, bitte. Und tatsächlich kam mein Vater frei nach 15 Tagen, nachdem sie ihn dort schmachten haben lassen, nicht? Verhungert und den Kopf geschoren. Und da haben wir uns eben für die Auswanderung vorbereitet. Also wir hatten ein falsches Visum für Peru. Das hat uns der Palästina Lloyd, das hat der jüdische Organisation uns beschaffen sozusagen. Also erstmal raus, dann werden wir weitersehen, was mit euch geschieht. Nee? Und so war es auch. Und wir kamen in Callao am Hafen an und da hat man uns nicht von Bord gelassen. Und da hat inzwischen hier der jüdische Hilfsverein, die wussten schon darüber Bescheid und die haben da irgendwelche Arrangement gemacht und bezahlt, ne, pro Kopf sozusagen. Und da sind wir sozusagen über Peru hierher gekommen. Aber die Peruaner haben uns nicht eingelassen. 4 Wochen dauerte die Überfahrt auf den Flüchtlingsschiffen, erinnert sich Wolfgang Adam. Das Visum kostete $500 pro Person. 1939 ist Bolivien, neben Shanghai, der einzige Ort auf der Welt, der jüdische Flüchtlinge aufnimmt. Es kommen an die 20.000. Die alteingesessenen deutschen Familien sind plötzlich in der Minderheit. Mit den Neuankömmlingen, die aus dem nationalsozialistischen Deutschland geflohen waren, wollen sie nichts zu tun haben. Juden sind gekommen, aber sie waren natürlich nicht mit der deutschen Kolonie zusammen. Mehr oder weniger bis zum heutigen Tag nicht. Es gab den deutschen Club, an dem Juden nicht teilgenommen haben. Jüdische Kinder waren auch nicht an der deutschen Schule. Die jüdische Kolonie hat dann nachher eine eigene Schule gebaut. Sie haben einen eigenen Friedhof. Und sie hatten dann einen eigenen Club, glaube ich. Das war der Neue Republikanische Club oder irgendwie so hieß das. Aber sie waren striktestens getrennt. Und wir als Kinder, das war in den 40er Jahren, wurde uns gesagt, wir sollten nicht mit jüdischen Kindern spielen, die es in der Straße gab. Nun wusste ich nicht, wie ich die von anderen Kindern auseinanderhalten sollte. Und es gab in der Straße, wo wir wohnten, also einige. Und die kamen dann auch zu uns nach Hause und haben dann auch gespielt, zusammen mit den Schusterskindern von gegenüber. Wir waren eine ganze Klüngel von Kindern. Aber da also weiter nichts passierte, war das also so eine Grauzone, in der man also nicht genau wusste, was. Es gab eine deutsche Kolonie, zu der wir absolut keinen Zugang wollten und auch keinen hatten. Ja, und die Deutschen haben absolut nie ein Zeichen gegeben, dass sie hätten irgendwas von uns haben wollen oder irgendwas mit uns tun wollen. Und wir viel weniger. Denn natürlich gab es die Auffassung, die Deutschen sind alte Nazis. Auch heute noch würde Günter Friedheim nicht auf die Idee kommen, Mitglieder der deutschen Kolonie zu einem jüdischen Familienfest einzuladen, obwohl er inzwischen mit einigen befreundet ist. Nur ein einziges Mal kämpfen Deutsche und Juden in Bolivien an gemeinsamer Front. 1971 unterstützen sie, finanziell wie ideologisch, General Banzers Putsch gegen den linken General Torres. Doch Anfang der 40er Jahre wahrt man Distanz. In der jüdischen Kolonie kursieren Gerüchte, dass die Deutschen im Urwald Konzentrationslager bauen. Letztens kam zu mir ein Kunde, der bei mir, ein Herr Stege, der hatte eine Wurstfabrik, die heute noch existiert. Allerdings in japanischen oder in koreanischen Händen, nicht wahr? Und den hat man damals gesagt, das war ein Nazi. Natürlich, alle waren sie nach Bernardo Killmann und wie sie alle hießen, nicht wahr? Das war damals die 5. Kolonne, hat man gesagt, sozusagen. Die hatten, sollten einen Putsch machen. Das ist auch eine Geschichte für sich, nicht wahr? Blitzblank ist unser Bajonett, blitzsauber das Gewehr. Für Blut und Boden setzen wir uns jeden Feind zur Wehr. Am 19. Juli 1941 erklärt der bolivianische Präsident den Ausnahmezustand. Er will einen Staatsstreich verhindern, der letztendlich als Putsch-Nazi in die Geschichte des Landes eingehen wird. Die politische Lage war ja so, dass das MNR, die jetzige Partei, die war ja sehr nationalistisch. Und die war ja von den Amerikanern sehr schlecht angesehen. Und da war die Geschichte mit dem bolivianischen Militärattaché in Berlin, der Colonel Belmonte. Und der hat dann einen Brief geschickt an die deutsche Kolonie, in dem der Putsch-Nazi geplant wurde. Das war ein Putsch, in dem die deutsche Kolonie mit Hilfe des MNR die Regierung übernehmen sollte. Das Ziel ist eine totalitäre Regierung nach deutschem Vorbild und die Erweiterung von Hitlers Südamerika-Block. Drahtzieher soll der deutsche Gesandte in La Paz sein, ein gewisser Wendler, der binnen 3 Tagen das Land verlassen muss. Kurz nachdem die USA im Dezember 1941 nach dem Angriff auf Pearl Harbor in den Krieg eintreten, brechen auch die meisten lateinamerikanischen Länder die diplomatischen Beziehungen zu Deutschland ab. Es war für die Amerikaner sehr wichtig, dass Bolivien in den Krieg eintrat, weil wir der einzige Zinnproduzent der Welt waren, der noch in Händen der Alliierten war. Denn all das andere da hinten, Malaysia und Siam und so weiter, das war ja alles von den Japanern eingenommen. Und Kongo, die konnten ihr Zinn auch nicht nach England schicken, weil das von deutschen U-Booten versenkt wurde. Während hier hatten die über von Arica nach San Francisco zur Schmelze von William Harvey, war das ja alles abgesichert. Am 24. Januar 1942, einen Tag nach dem Ende der panamerikanischen Konferenz in Rio de Janeiro, tritt Bolivien offiziell in den Krieg ein. Die deutschen Firmen werden enteignet, die Bankkonten beschlagnahmt. Viele Mitglieder der deutschen Kolonie setzen sich nach Argentinien ab oder tauchen im Urwald unter. Wer sich nicht rechtzeitig verstecken kann, kommt nach Texas in ein Internierungslager. 1950 erklärt Bolivien den Kriegszustand mit Deutschland für beendet. Viele Jahre später klärt sich auch die Geschichte um den Naziputsch. Nachdem die Papiere wieder freigegeben worden sind, war der ganze Brief ein Fake. Vom englischen Geheimdienst gemacht. Der englische Geheimdienst hat einen Brief gemacht und hat das den Amerikanern zukommen lassen. Und die haben dann gedrängelt, dass der Krieg kam. Und das ist die Geschichte vom berühmten Putsch Nazi. Ab 1946 kehren die Deutschen wieder zurück nach Bolivien. Die jüdische Gemeinde hingegen wird immer kleiner. Ein Großteil der Emigranten zieht weiter. In die USA, nach Argentinien, Brasilien oder Israel. Die strikte Trennung zwischen beiden Kolonien bleibt auch nach dem Krieg bestehen. Obwohl man in La Paz eng beieinander wohnt und in Werner Gutentags Buchhandlung die gleichen deutschen Zeitschriften abonniert, haben sie kaum etwas miteinander zu tun. Trotzdem läuft man sich hin und wieder zufällig über den Weg. Zum Beispiel in Chulumani, in jenem besagten Hotel am Burgo, dem vermeintlichen Nazi-Treffpunkt. Das war eine Institution, denn wir machen ja Urlaub in Chulumani. Und die Gründerin des Hotel Hamburgo, das ist die Frau Schröder gewesen. Das war so das beste Hotel, was es im Jungas gab. Die hat das dann noch aufgebaut, als man alles mit der Mula runterbringen musste. Und da verbrachten man die Winterferien und manchmal sogar die Sommerferien. Man konnte ja nicht nach Miami fahren, ne? Es war ein beliebter Ausflugsort, aber nicht nur für Deutsche. Das war die Stelle in Chulumani. Als ich Hans Elsner von dem Zeitungsartikel erzähle, fällt er aus allen Wolken. Von einer Nazi-Kolonie in den Jungas hat er noch nie gehört. Von den beiden indianischen Brüdern auch nicht. Kann es sein, frage ich ihn, dass Indianer ihren Kindern solche Namen gegeben haben? Hitler Mamani glaube ich schon, Eichmann Mamani glaube ich nicht. Weil so bekannt war der auch wieder nicht. Aber jetzt, um wieder auf Chulumani zurückzukommen, nach dem Krieg waren die ganzen Angestellten im Hotel Hamburgo Juden, Immigranten. Die Mamsell, das war die Frau Markus. Und in Chulumani gab es sogar eine ziemlich starke jüdische Kolonie. Weil Chulumani war ein ganz lustiges Dorf. In Chulumani konnten sie Erdbeertorte mit Schlagsahne kriegen. Wie in einem deutschen Café. Die Frau Schröder hat die Juden sogar sehr freundlich aufgenommen. Das bestätigt auch Günther Friedheim, der in den 40er und 50er Jahren mit seinen Eltern regelmäßig in die Sommerfrische nach Chulumani fuhr. Ich kannte die Maria Schröder. Ist immer in Reitstiefeln und mit Britches rumgelaufen. Die Hosen, die hier unten schmal sind, die dann in die Stiefel kommen, um reiten zu gehen. Denn sie ist auf der Mula hin und her geritten. Pferde kannte man nicht, es gab nur Mulas, damit ist sie geritten. Und so lief sie immer rum. Und wehe jemand, der ihm im Weg gekommen ist. Ja, sie war ein richtiger alter Preuße. Dass die Hotelbesitzerin geflohene Kriegsverbrecher im Urwald versteckt hat, glaubt Günther Friedheim trotzdem nicht. Und was ist mit Hitler und Eichmann Mamani? Na gut, ich werde was sagen. Die hiesige Bevölkerung, die niedrige hiesige Bevölkerung, nimmt sehr gerne Namen an, die heute bekannt sind. Viele heißen heute Kennedy. Das bringt die Zeit mit sich. Das will nicht heißen, dass sie nur Anhänger von der Hitlerpartei waren. Auch Wolfgang Adam kann sich nicht vorstellen, dass Maria Schröder mit den Nazis kollaboriert hat. Wer hat das überhaupt aufgebracht, dass sie eine Nazi? Ich wusste nichts davon. Keiner wusste was davon. Scheinbar hat man diesen schottischen Journalist, hat man ihm da unten in Chulumani auch komische Geschichten erzählt, nicht wahr? Was wissen diese Leute vom Land dort, was überhaupt ein Nazi ist? Wenn einer Stiefel trägt und marschiert gerne und hat eine stramme Haltung, dann ist das etwas militärisch vielleicht, nicht wahr? Aber das heißt noch nicht, dass einer ideologisch ein Nazi ist, nicht wahr? Die Leute hier meinen, man muss den Nazi an der Nase erkennen. Allerdings ist unbestritten, dass der amerikanische Geheimdienst nach 1945 hunderte von Nazi-Kriegsverbrechern über die sogenannte Rattenlinie nach Italien schleust, wo sie mit falschen Papieren ausgestattet weiter nach Südamerika reisen. Dort sollen sie gegen den Kommunismus kämpfen. Andere entkommen über die Klosterstraße, einen Fluchtweg, der von katholischen Geistlichen organisiert wird. Viele finden in Argentinien Unterschlupf. Der damalige Präsident Perón gilt als Sympathisant der Nationalsozialisten, genauso wie General Strössner in Paraguay. Es gab mehrere Leute, die offenbar nach 45 hier rüberkamen, aber die haben Bolivien verlassen, so viel ich weiß. Die sind mehr in andere Staaten gegangen. Klaus Altmann, wie er hieß, und, oder wie er sich nannte, und Barbie, wie er wohl hieß, der ist hier geblieben. Seine Tochter war eine Klasse unter mir, bildhübsche Frau. Und ich habe ihn kannt, es gab auch Fiestas bei ihm zu Hause. Wir haben es nicht gewusst. Wir haben es einfach nicht gewusst. Dann kam es irgendwie raus, der gute Herr, der hat ja nie zurückgehalten. Und seine Einstellung hat er ganz auch in der Öffentlichkeit immer wieder erklärt, bis es zum großen Krach gab. Es kam ja zum wirklich großen Krach mit ihm. Wir haben uns also wirklich von ihm getrennt. Wir haben ihn ausgeschlossen aus dem Club, aus den deutschen Vereinen, er wurde gemieden. Klaus Barbie war als ehemaliger Gestapo-Chef von Lyon verantwortlich für die Deportation von 7.500 Menschen und über 4.000 Hinrichtungen. 1943 foltert er den Anführer der französischen Widerstandsbewegung Jean Moulin zu Tode. Nach dem Krieg verdingt er sich als Agent beim US-Geheimdienst CIC in der amerikanischen Besatzungszone. 1951 wird er mit Frau und Kindern nach Bolivien geschleust. Als bolivianischer Staatsbürger mit Namen Altmann arbeitet er als Waffenhändler und Berater für die Regierung, den US-Geheimdienst und den Bundesnachrichtendienst. Keiner wusste, wer der Barbie war. Der Barbie hat sich hier Altmann genannt. Und der Barbie verkehrte, gibt hier ein Café, das Café vom Club de la Paz, wo es das Stammtische gibt. Gab es einen Stammtisch von Unterleuten und gab einen Stammtisch von Altmann etc. etc. Und irgendwie haben die beiden Tische sich angefreundet. Und viele jüdische Mitglieder waren irgendwie befreundet mit dem Altmann, weil sie wussten ja von gar nichts. Das Café La Paz war das Lieblingslokal von Don Klaus. Sein Tisch stand rechts hinten in der Ecke, mit Blick auf die Tür. Heute sitzen hier Altpolitiker in Nadelstreifen, die über die Lage der Nation diskutieren, und Touristen in bunten Vlies- oder Alpaka-Pullis, die den Atem der Geschichte schnuppern wollen. Die Einrichtung ist seit Jahrzehnten unverändert. Mit Hutablage, abgesessenen Kaffeehausstühlen und gestärkten weißen Tischdecken. Auf der dunklen Holztheke röchelt eine alte Gadja-Kaffeemaschine. In der Kuchenvitrine stehen Schwarzwälder Kirsch und Apfelkuchen, auf der Tageskarte Sauerkraut mit Bratwurst. Gerd Philipsborn erinnert sich, dass Barbie einige geschäftliche Kontakte zu Juden hatte. Er habe immer die Freundschaft der Juden gesucht. Ich kannte einen Herrn, der ein Sägewerk hatte im Jungas. Das ist eine halbtropische Gegend hier in der Nähe. Er hat den Barbie seinerzeit, wie er gekommen ist, engagiert als Chef seines Sägewerks da unten. Der hatte die Arbeiter beaufsichtigt und so weiter. Und er hatte keine Ahnung, wer das gewesen ist. Der hat gearbeitet mit dem Innenministerium. Der hat gesagt, wie man die Leute am besten foltert. Er hatte sogar eine bolivianische Uniform mit einem Grad hier. Klaus Barbie war Oberstleutnant des bolivianischen Geheimdienstes und verantwortlich für die Planung mehrerer Militärputsche. Zuletzt 1980, als das brutale Regime von García Mesa an die Macht kam. 1981 befiehlt Barbie die Ermordung von 8 Vorstandsmitgliedern der linken Mir-Partei. Er musste für den Staat hier dienen, denn sonst wurde er ausgeliefert nach Frankreich. Also, und dann hat er eben dienen müssen und hat auch gedient. Wahrscheinlich mit Überzeugung sogar gedient. Banzer gedient und García Mesa gedient. Also die brauchten ihm nur zu befehlen und er musste folgen. Und ich habe das Gefühl, er musste nicht nur folgen, sondern er folgte auch ganz gerne. Er hat nichts dazugelernt in seinem Leben und er blieb der Nazi, der immer war. Auch im Club de la Paz sprach er ganz offen pro Nazi. Also, ich rede von den 50er Jahren, ne? 60, Anfang der 60er Jahre. Ganz offen sprach er nach wie vor seine Parolen aus. Und dann kam es eben zum großen Eklat. Dass sich hinter dem falschen Namen Klaus Barbie verbirgt, kommt 1972 ans Licht. Enttarnt wird er von Beate und Serge Klarsfeld, die ihn in La Paz aufspüren. Bereits 11 Jahre zuvor hat die Kasseler Kriminalpolizei den Kriegsverbrecher in La Paz entdeckt, doch die Ermittlungen verschwinden in der Ablage, als sich herausstellt, dass der Gesuchte für CIA und BND arbeitet. Bueno, der war hier bekannt, den hat man hier entdeckt. Und da hat noch meine Mutter gelebt. Er hat ihn auf der Straße, sie war begleitet von einer Freundin, von einer Bolivianerin. Und der kam die Straße lang mit seinem Leibwächter. Und ich war, und da hat sie mit den Fingern gezeigt, in Spanisch gesagt, ihrer Freundin, gucken Sie mal, das ist dieser verdammte Kriegsverbrecher, der hat sich Altmann nennen lassen. Erst 1983 wird Barbie verhaftet. Wegen $10.000, die er seit Ewigkeiten dem staatlichen Zinnkonzern Comibol schuldet. Nachdem die deutsche Regierung wenig Interesse zeigt, dem Kriegsverbrecher den Prozess zu machen, wird Barbie schließlich an Frankreich ausgeliefert. 1987 verurteilt ihn ein Gericht in Lyon zu 17-mal lebenslänglicher Haftstrafe. 1991 stirbt er an Leukämie. Auch Barbie Altmann hatte ein Wochenendhäuschen in Chulumani. Dort kochte er Brombeer, Orangen und Tomatenmarmelade ein, die er an Spaziergänger verkaufte. Schon möglich, dass er mit Maria Schröder gemeinsame Sache gemacht und die geflohenen Nazi-Kriegsverbrecher im Urwald versteckt hat. Schließlich träumten Barbie und seine Freunde von einem nationalsozialistischen Südamerika. Trotzdem erscheint mir die ganze Geschichte immer unwahrscheinlicher. Außerdem ist sie nicht besonders sorgfältig recherchiert. Er wird von dem Fotografen Hitlers mit Namen Hans Frittel berichtet, der ebenfalls in Chulumani gelebt haben soll. In Wirklichkeit hieß er Ertel und war außerdem Kameramann. Der letzte Aufruf läuft. Es ist 9:30. Das Dorf bereitet sich gerade auf den Samstagabend vor. Die Jugend dreht kichernd ihre Runden auf der Plaza. Die Jungen im Uhrzeigersinn, die Mädchen in entgegengesetzter Richtung. Hitler und Eichmann Mamani sind nicht in Sicht. Niemand in Chulumani hat je von ihnen gehört. Dafür erzählen 3 alte Männer von Mariano Apassa. Er war Angestellter im Hotel Hamburgo und soll einen Sohn mit Namen Hitler haben. Am nächsten Morgen mache ich mich auf die Suche und finde ihn. Etwas außerhalb des Dorfes auf einem Salatfeld. Die Signora Maria Schröder hat mich aufgezogen. Ich war im Hotel Neumann in La Paz, ein kleiner Junge. Es muss so das Jahr 1927 oder 28 gewesen sein. Geboren wurde ich 1920. Alle kannten mich als den Sohn von Maria Schröder. Ich brachte ihr die Stiefel, die Hose, die Socken. 50 Jahre lang war sie wie meine Mutter. Sie hatte ihre Haare wie ein Mann frisiert. Ihr Haar war weiß und sie hielt es mit einem weißen Haarnetz zusammen. Ich habe für sie gearbeitet und sie hat mir beigebracht zu arbeiten. Sie hat mich gelehrt, fleißig zu sein. Sie hat gesagt, dass man früh aufstehen muss. Um 4 Uhr morgens mussten die Pflanzen gewässert werden. Tok, tok, tok. Los, aufstehen, schnell. Tak, tak, tak, tak, tak. Hay que levantarse. Rápido. Mariano Apassa ist 81 Jahre alt. 10 Kinder hat er mit 3 Frauen in die Welt gesetzt. 6 Söhne und 4 Töchter. Wie sein jüngster Sohn zu dem Vornamen Hitler kam, erklärt der alte Mann so. Porque mi hijo mayor se llama Mario, 2 sílabas. Otro mi hijo se llama Raúl, 2 sílabas. Mein ältester Sohn heißt Mario. Das sind 2 Silben. Der zweite heißt Raúl. Auch 2 Silben. Der dritte heißt Julio. 2 Silben. Otro mi hijo se llama Julio. Al Julio, al Raúl, le he dicho, búscale un nombre de 2 sílabas. Als der sechste kam, sagte ich zu ihnen, ich suche einen Namen mit 2 Silben und habe nachgedacht. Hitler, ja, Hitler. Como yo no conozco. Ich war nie in der Schule, kann ich lesen, nichts. Also nannte ich meinen Sohn Hitler. Er wurde getauft von Pater Jaime und die Gemeinde hat ihn mit diesem Namen registriert. Als er so in der 7., 8. Klasse war, kamen neue Priester hierher. Signora Passa, Sie haben sich wohl mit dem Namen geirrt. Warum? Adolf Hitler war ein Menschenfresser. Das ist kein guter Name für einen Jungen, also nenne ihn Noel. Aber das wollte der Junge nicht. Das hat er den Priestern gesagt. Nein, ich werde Hitler bleiben. So war das. Aber wenn ich es vorher gewusst hätte, ich hätte diesen Namen nicht ausgewählt, denn Hitler ist ja ein Nachname. Pero así es. Yo hubiese sabido Adolfo Hitler, entonces yo no hubiese querido, porque es apellido, no es nombre, Hitler. Warum er ausgerechnet auf den Namen Hitler kam, daran kann sich Mariano Apassa nicht erinnern. Wohl aber, dass es noch einen Jungen in Hitlers Alter in Chulumani gab, der Himmler hieß. Der lebt jetzt in Guayamarin. Sein Sohn ist vor 3 Jahren nach La Paz gezogen, um Medizin zu studieren. Der Vater gibt mir die Telefonnummer. 2 Tage später treffen wir uns am Fußballstadion. Hitler ist ein fröhlicher junger Mann, klein und etwas dicklich, mit einem offenen Gesicht. Unbekümmert erzählt er die Geschichte seines Namens. Das ist eine Geschichte, die ich fast nicht kenne. Mein Vater hat sie mir nur einmal erzählt. Er arbeitete bei der Signora Maria Schröder, schon seit er ein kleiner Junge war. Sie hat ihn aufgezogen und hat ihm manchmal gesagt, dass Hitler ein guter Mann war, der gute Dinge gemacht hat. Sie hat ihn ziemlich verehrt. Und so gab mir mein Vater den Namen Hitler. Ich bin der 6. Sohn der Familie und ich wurde so getauft. Mein Taufpate ist auch aus den Jungas, kein Deutscher. In der katholischen Kirche wurde ich getauft. Welche Rolle sein Namenspatron in der Geschichte gespielt hat, weiß der 24-Jährige bis heute nicht so genau. Er war einer der Protagonisten des Zweiten Weltkriegs, sagt er. Jemand mit einer ganz neuen Ideologie. Mit dieser naiven Auffassung ist er in Bolivien nicht der Einzige. Als ich in Chulumani in die Schule kam, hatte ich einen Lehrer, Rigoberto Ayala. Und wenn er in die Klasse kam, streckte er den Arm. Und alle Schüler riefen, Heil Hitler. Ich hob dann auch die Hand. Und sie riefen wieder, Heil Hitler. Das war mein Gruß bis zur 5. Klasse. Der Indianer mit dem ungewöhnlichen Vornamen ist also gefunden. Die Geschichte der Deutschen in den Jungas bleibt im Dunkeln. Ob sich in der Nähe von Chulumani tatsächlich Nazis versteckt haben und Maria Schröder ihre Kontaktperson war, kann auch der angehende Dr. Hitler Apassa nicht sagen. Er wurde erst nach dem Tod der Hotelbesitzerin geboren. Vielleicht hat der schottische Kollege die ganze Geschichte einfach erfunden. Oder irgendjemand in Chulumani hat ihm ein Lügenmärchen aufgetischt. Doch selbst wenn alles ein einziger Schwindel ist, Chulumani mit seinen beiden tatsächlich existierenden Söhnen Hitler und Himmler bleibt ein merkwürdiges Dorf. Aber dass man uns dann mitstempelt, dass man immer sofort diese Fragen als die wichtigsten stellt. Die Deutschen in Bolivien sind die Nazis von früher, also ein Wahnsinn. Das ist sehr schwierig für uns. Das stimmt, weil es nicht stimmt, aber man kriegt das nicht weg. Das ist so und das bleibt so und das sind so die Themen, die Medien so wahnsinnig interessieren. Wir sind die dann hier noch Nazis verbergen oder immer noch eine Nazi-Geschichte haben und das immer noch pflegen. Das ist alles nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Ein Indianer namens Hitler. Bolivien und das Dritte Reich. Ein Feature von Claudia Heißenberg. Sie hörten eine Produktion des Deutschlandfunks. Es sprachen Claudia Mischke, Rainer Delventhal, Dirk-Oliver Heckmann und Hans-Gerd Kielbinger. Ton und Technik Ingeborg Kiepert und Petra Pellot. Redaktion und Regie Markus Heumann.